WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin gespannt auf den ersten Anrufer, der heißt nämlich Mirko und ist 39 Jahre alt. Guten Morgen, Mirko. Ja, hallo, Domian. Hallo, Mirko. Um was geht's bei dir? Bin ein bisschen nervös im Moment. Ja, okay. ich fange einfach mal an. Also, und zwar habe ich eine sehr nette Frau kennengelernt, eigentlich über ein Online-Portal. Ja. Und wir haben uns jetzt so 6-mal haben wir uns getroffen bisher. Und hatten jetzt auch am Wochenende quasi so das erste Mal Sex gehabt. Mhm. Und da kam so das Thema auf, von ihrer Seite, dass das Kondom ein ziemlicher Liebestöter sei. Und diesbezüglich sind eigentlich auch so ein paar Sprüche gefallen, was so die Stimmung, sag ich mal, ziemlich runtergebracht hat. Mhm. Danach gab es eigentlich... Ich halte immer fest, dieses hat ja. Sie gesagt, dass das Liebestöter sind. Genau, nicht ja. Nicht du, sie hat das gesagt. Okay. Mhm. Nein, also ich bin eigentlich der Einstellung, wie gesagt, dass insofern ich nicht in einer festen Beziehung bin oder dass sowas Zeit braucht und eigentlich Verfechter davon, dass man sich eigentlich immer schwitzt, mhm. bis das mal abgeklärt ist, auch bis man, einen Test gemacht hat und... Völlig in Ordnung, genau so sehe ich es auch. Ja. Ja. Und daraufhin gab es dann Verabschiedungen, das war alles noch okay. Und dann gab es noch eine quasi eine Unterhaltung über WhatsApp, da haben wir noch ein paar Nachrichten getauscht. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, dass mir halt wichtig ist, das Thema Verhütung nochmal anzusprechen, mhm. Weil sie mir gesagt hat, sie nimmt nicht die Pille aufgrund von Hormonen. Ja, wie will sie es denn dann machen? Sie ist gegen Kondome, sie nimmt nicht die Pille, wie soll es denn gehen? Ja, also das ist eben, wie gesagt, die Frage. Also ich habe halt vorgeschlagen, dass wir uns gerne mal beraten lassen könnten bei entsprechender Stelle, welche Alternative es gibt, ja. Spirale etc. Ja, vielleicht. Ja, noch ein paar andere Sachen, ja. Ja, langfristig und dann würde ich halt auch gerne einen Test machen, also für beide. Also, dass wir uns quasi sicher sind, weil sie mir sagte, sie hatte auch eine Beziehung, wo derjenige ziemlich oft fremdgegangen ist. Mann, das ist aber ein verwurstelter Anfang eures Kontaktes, dass man jetzt schon so lange und so viel und hin und her und dann schon noch zu einer Beratungsstelle. Wie hat sie denn reagiert jetzt auf deine Meinung? Also sie hat sofort gesagt, eigentlich sie möchte, also erst hat sie gesagt, ich sollte mir keine Sorgen machen, sie sei kerngesund. Und dann hat sie gesagt, also sie möchte keinen Test aus Angst vor dem Ergebnis. Ach so, aber ich meine, sie ist kerngesund. Ja. Ja. Hör mal, was ist denn mit der Tante los? Entschuldige. Ja. Was will sie denn? Was will sie? Sie will keine Kondome. Sie will keinen Test. Sie nimmt nicht die Pille. Sie fütet sonst auch nicht mit Spirale oder irgendwas anderem. Ja. Nein, also gar nicht. Was denkt sie sich denn da? Was will sie? Wie soll das denn gehen? Ja, also das steht eigentlich jetzt noch aus. Also ich habe gesagt, dass ich eigentlich nochmal ein persönliches Gespräch machen möchte, diesbezüglich, um halt eine Lösung dafür zu finden, für das Problem, wenn das, wie gesagt, das Kondom, bin ich natürlich auch, auf Dauer ist es natürlich wirklich ein Liebestöter, aber dann muss ich natürlich auch sicher sein, dass dass derjenige gesund ist. Ja, klar. Sag mal, wie kommt das denn jetzt so auf deine Stimmung, diese Diskussion, diese komplizierte, sperrige Diskussion? Was macht das mit deiner Stimmung bezüglich dieser Frau? Also, wie gesagt, also da, als die Argumentation kam, war ich erstmal ziemlich schockiert. Also es war ja gestern Abend gewesen, seitdem ziemlich durcheinander, muss ich sagen, ziemlich durch den Wind, weil auf der anderen Seite sie auch sehr gesundheitsbewusst lebt. Also sie ernährt sich nur von Bio-Lebensmitteln etc. Also sie ist gelernte Krankenschwester zudem noch. Das soll dem auch noch. Ja. Ja, aber dann nochmal gefragt, wie stellt sie sich das denn vor? Wie will sie denn zum Beispiel eine Schwangerschaft verhindern? Also sie hat da diesbezüglich gesagt, dass sie alles, was nicht hormonelle Verhütungsmethoden angeht, offen ist. Ach so, also jetzt kommt ja ganz alternative Kram. Ja. Ja. Also das schon und ja, wobei sie, wie gesagt, in der letzten Beziehung hat sie mir gesagt, hat sie 5 Jahre lang quasi nur Coitus Interruptus gemacht mit dem Freund, was ich natürlich dann, wo ich mich dann frage, ob da ein Kinderwunsch schon bestanden hat oder nicht, das ist auch noch nicht so ausgesprochen. Wie lange bist du denn schon Single? Also mit Unterbrüchen schon ziemlich lange, ich würde schon fast sagen einige Jahre. Das heißt, du bist schon interessiert an der Beziehung und... Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also mich wird's nerven, muss ich dir ehrlich sagen. Mich wird so ein Gequatsche auch schon wieder nerven. Mein Gott, ihr kennt euch nicht. Natürlich nimmt man dann Kondom, gar keine Frage. Da diskutiert man da gar nicht drüber. Genau. Ja. Du hast völlig recht, du hast die richtige Einstellung. Irgendwann kann man dann, macht man mal einen Test, aber da, wenn sie dann nicht mal einen Test machen will und außerdem wäre mir das an deiner Stelle auch viel zu heikel, dass die schwanger werden könnte. Viel zu heikel. Du kennst die Frau ja gar nicht. Ja. Nein, nein. Da würde ich jetzt die Spielregeln an deiner Stelle vorgeben. Also entweder so oder das geht halt nicht. Ja. Dann muss die junge Dame, wie alt ist sie denn überhaupt? 33. So, da muss die sich halt jetzt mal mit einem Kondom arrangieren. Auch wenn ihr das nicht so ganz natürlich ist und weiß ich was alles. Aber das ist die beste Methode, zumindest am Anfang, um sich zu schützen und eben auch um zu verhüten. Ja, ich bin natürlich jetzt natürlich in dem Moment, seitdem ich, wo sie das gesagt hat, mit dem, es könnte, sie hat Angst vor dem Ergebnis, irgendwie völlig blockiert. Ja, oder? Genau, genau. Könnte jetzt nicht, genau, da hast du recht. Das würde mich jetzt auch zusätzlich noch mehr verunsichern. Klar, genau. Okay. Nee, also, Kondom, absolute Bedingung. Gibt's kein Theater. Wenn sie das nicht will, dann seid ihr es eben nicht, ihr beiden. Und über kurz oder lang dann auch einen Test, das finde ich, kann man jemandem zumuten oder kann man sich gegenseitig zumuten, das zu machen, ist ja für einen selbst auch gut, das zu wissen. Also du meinst auch, das gibt da ein Argument, dass sie sagt, sie hat Angst davor, dass weil sie lebensfroh und spontan halt leben will, deswegen keinen Test zu machen, das ist ja auch kein Argument, oder? Dass man da Nein, finde ich nicht. Wenn man zusammenkommt, wenn sie alleine lebt, kann sie es für sich ja so entscheiden. Aber wenn ihr jetzt einen Partner mit angeht. Aber das ist jetzt noch gar nicht das Thema. Das Thema ist jetzt Kondom. Kondom. Ja. Absolut. Ja. Mhm. Unbedingte Vorgabe. Mhm. Und wenn das nicht klappt, dann gibt's auch andere nette Mädels noch. Ja, das hoffe ich doch. Ja, ihr seid ja noch gar nicht so eng miteinander. Insofern kann man das ja jetzt noch ganz gut regeln. Ja, also denke ich schon. Das ist natürlich jetzt seit langem eine Frau, wo es auch intellektuell passt und von den Interessen passt. Und dann. Aber hier geht's um was. Hier geht's wirklich um was. Hier geht's um Gesundheit, hier geht's um ganz viel. Mhm. Und da musst du eine klare Linie fahren, finde ich. Okay. So, Mirko, toi, toi, toi. Alles klar. Vielleicht geht sie ja drauf ein und die Sache biegt sich hin. Mhm. Ansonsten geht's dann halt nicht. Mhm. Alles gut. Alles Gute und viel Glück. Danke dir auch. Danke, tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. So erreicht ihr uns hier. Und es hat uns auch angerufen die Else. Und die Else ist 52. Guten Morgen, Else. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist, Else. Hallo. Ja, hallo. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe einen Sohn von 34. Ja. Und er war letztes halbe Jahr im JVA. Warum? Wegen Drogen. Zum ersten Mal? Nee, mehrmals. Mehrmals. Mhm. Bin auch total nervös, muss ich sagen. Quatsch, einfach drauf los, dann ist es weg nach einer Weile. Was waren das denn für Drogensachen, die er da gemacht hat? Ja, harte Drogen. Ne? Das ist Ecstasy, Und ich weiß nicht, was das ist mit den Nasen da konsumieren. Kokain? 5, 6 Mal, ja, genau. Kokain, mhm. Und er war auch jetzt in offenem Vollzug. Danach kam er im Zuhn-Vollzug, hat aber auch nur nicht lange gesessen, ein halbes Jahr. Er hat eine tolle Bewährungshelferin, ne? Mhm. Wo ich auch Kontakt habe. Mhm. Einen guten Kontakt. Und der hat mehr Glück wie Verstand, weil er auch die letzte Bewährung, der hatte 2,5 Jahre Bewährung noch offen, die wurde ihm noch erlassen. Mhm. Jetzt hat er noch eine Auflage, dass er eine Drogentherapie machen muss. Mhm. Bis Dezember, Januar. Das muss er auf jeden Fall machen. Das ist die Voraussetzung von der Justiz, ne? Ja. Aber da sehe ich schwarz. Warum? Ja. Der kam aus dem Gefängnis und hat weiter konsumiert. Mhm. Er hat gesagt, hallo Mama, ich habe alles gemacht und getan. Ich habe ihn regelmäßig besucht. Mhm. Ich war immer da. Ich meine, ich muss jetzt nicht sagen, Mama hat gemacht und getan. Das ist für mich selbstverständlich gewesen, aber ich gehe daran im Moment kaputt. Weil das geht nicht nur nach einem Jahr, das geht nicht nach 2 Jahren, das geht seit Jahren. Ne? Ja, wie gesagt, meine Mutter ist verstorben seit vor viereinhalb Jahren. Mhm. Da fing es erst richtig an, extrem. Mhm. Er ist auch im Moment jetzt obdachlos. Ne? Seit August ist er aus dem Gefängnis raus und hat sich eine Wohnung suchen wollen, lebt bei einem Kollegen. Mhm. Und warst du denn in der Versuchung, ihn bei dir aufzunehmen? Ich habe ihm gesagt, wenn du aus dem Gefängnis kommst, kannst du bei mir leben. Mhm. Dann suchen wir eine Wohnung. Wir suchen alles für dich und dass wir, also natürlich auf jeden Fall. Ne? Aber er ist dann nicht drauf eingegangen? Nee, er kam dann nur eine Stunde hier hin, hat Freigang, also war entlassen worden. Mhm. Und hat sich nach 3 Wochen gemeldet, mal wieder. Den zweiten Tag hat er alles verloren, Portemonnaie, Ausweis und alles. Das habe ich dann wieder im Fundbüro gefunden. Weil ich natürlich auch. Woher weißt du, dass er schon wieder auf Drogen ist? Ja, weil ich das weiß, weil er kam hier am Donnerstag letzte Woche, hat hier geschlafen. Ja. Von Mittwoch auf Donnerstag, hat sich auch sehr wohl gefühlt, hat auch gesagt, Mama, ich liebe dich, es tut mir leid, dass du daran kaputt gehst. Ich habe auch eine Tochter von 20, die wohnt in Siegen, die kommt auch jedes Wochenende noch nach Hause, die hat ihr Kinderzimmer noch hier, also ihr Zimmer noch. Mhm. Ja, und die Frage war, woher du weißt, dass er wieder Drogen nimmt. Weil er mir eine Videoaufnahme gezeigt hat, wo er drauf war. Und der Kollege hat ihn gefilmt. Und das zeigt er mir auch noch. Und bei was hat der Kollege ihn gefilmt? Dass der eben ein Zug war mit einer Kapuze. Und dass er da am Zittern war mit seinen Beinen. Mhm. Und deswegen habe ich auch am Freitag, am Donnerstag angerufen. Weil ich so fertig war, weil ich das gesehen habe live auf sein Handy. Ja, du hast ihn zeigt mir das noch. Ja, und dann hast du ihn gefragt. Hast du ihn denn gefragt, nimmst du wieder Drogen? Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr, dass du Drogen nimmst. Auf jeden Fall hat er gesagt, Mama, ich tue es nicht mehr für dich. Da war er eine Woche clean. Ach so, ja. Mhm. Und jetzt hat er sich wieder 4 Tage nicht gemeldet. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich gehe daran kaputt. Nein. Er macht jetzt schon seit dem 18. Lebensjahr, ne? Seit dem 18. Lebensjahr. Und besonders schlimm ist es geworden seit dem Tod der Großmutter. Auch dein Vater ist auch gestorben vor, der hat sich das Leben genommen vor 16 Jahren. Steht das in einem Zusammenhang? Das weiß ich nicht. Aber nochmal. Er wurde auch geprügelt, ich wurde geprügelt damals, ne? Ich wurde geschlagen. Mhm. Gab es denn, nochmal die Frage, seit dem Tod der Oma ist es besonders schlimm geworden? Ja, da wurde es wieder richtig schlimm, ja. Hat er denn irgendwann auch mal irgendwas gemacht, eine Lehre, ein Studium? Er wollte immer Maler, Lackierer, er war im Altenpflegebereich. Er ist ein guter Junge an für sich, ist ein ganz toller Mann, aber er kriegt den Dreh nicht, ne? Okay, er wollte, aber er hat nichts. Er hat noch nie was geschafft. Mhm. Mama, nur ich, ne? Gibst du ihm heute noch Geld? Ja. Wie viel? Ja, wie viel? Weiß ich nicht. So viel ist es im Moment auch nicht. Wo er im Gefängnis war, das hat mir jeden Monat 100 Euro gekostet. Hm. Das ging noch, weil ich ihm helfen wollte. Und jetzt ist es gewesen, jetzt diesen Monat war nicht viel, war 70, 80 Euro. Ne, der hat noch eine Katze woanders wohnen, meinem Kollege. Und dann gebe ich auch noch Geld für Katzenfutter und dies. Und Und ich gehe daran kaputt, dass der hungert, dass er keinen Wohnsitz hat und dass er einfach nur irgendwie verwahrlost in der Ecke und kein Zuhause hat. Und das macht mich kaputt. Und meine Tochter hat heute so geweint. Das glaube ich, Else. Weil ich gesagt habe, am Freitag, ich nehme das Leben. Und das war schlimm. Das darf ich nicht nochmal sagen. Nein, das darfst du auch nicht sagen und geschweige denn tun. Du hast ja auch noch eine Tochter. Ja. Und du würdest der Tochter ein ganz großes Unglück anrichten, wenn du das tätest. Ja. Dennoch verstehe ich dich sehr gut. Das ist dein Sohn und du siehst deinen Sohn vor die Hunde gehen. Und du hast jetzt nur ein paar Beispiele genannt, aber ich erahne schon, dass du sehr, sehr viel gemacht hast in den letzten Jahren. Ach, die ganzen Jahre. Ja, die ganzen Jahre. Aber das ist so ein klassischer Fall, den du beschreibst, wo ich glaube, dass man als in deinem Fall jetzt als Mutter. Mein Mann leidet auch im Moment. Mein Mann leidet darunter, dass ich leide. Ne? Also dein neuer Partner. Mein Mann, den ich jetzt vor 14 Jahren geheiratet habe. Aber du hast gerade gesagt, da ist jemand gestorben. Sein Vater. Der Vater von meinem Sohn, der hat sich das Leben genommen vor 17 Jahren. Ah, okay. Und dann war ich alleine und dann habe ich dann eine Beziehung kennengelernt. Das war auch nichts. Larifari, das war auch echt ein Arschloch. Und dann habe ich meine Tochter geboren, 1994. Das ist ein Glückskind. Obwohl sie mir auch manchmal Sorgen macht, weil sie hat einen Ausländer und die liebt ihn und die will auch wieder hier zurück nach Hause hierhin, die wohnt ein bisschen weiter weg. Nun ist es ja nicht gerade ein Unglück, wenn man einen Ausländer zum Freund hat. Nein, die liegt ihn ja auch, da habe ich überhaupt keine Sorgen. Okay, also ich glaube, Else, so hart das klingt, dass das so ein Fall ist bei dir, wo du ihn gehen lassen musst. Du wirst ihn nicht retten können. Das ist dein Sohn, ich weiß, der blutet das Herz, der bricht das Herz. Aber der Junge ist gut, der Mann, der ist 34 Jahre alt, sagst du. Ja. Der hat so viele Chancen jetzt bekommen, der hat so viel, sehr viele Chancen. Und dem muss doch die Augen aufgehen, dass er sein ganzes Leben selbst kaputt macht. Aber die Droge ist so stark, die ist verdammt stark. Ja. Der hat jetzt eine Auflage, dass er eine Therapie machen muss. Und wenn er die nicht wahrnimmt, Domian, tut es mir leid, dann muss ich ihn fallen lassen. Dann musst du ihn fallen lassen. Das ist. Aber wie lebe ich damit? Wie lebe ich denn damit? Weil ich bin. Das musst du lernen. Das musst du wirklich. Ich glaube auch, dass du dir da Hilfe holen musst, um da eine Haltung zu bekommen, dann ihn irgendwann loszulassen. Das ist doch ein ganz guter Plan. Er hat jetzt noch die Auflage, diese Therapie machen zu lassen. Gott sei Dank von der Bewegungshilfe. Ja. So. Du kannst es für dich ja auch so entscheiden, dass du so lange jetzt noch zu ihm hältst, dass du ihm das auch sagst. Das ist die allerletzte Chance, die ich dir auch gebe kann. So kannst du es ihm auch sagen. Wenn du es durchhältst, helfe ich dir richtig danach. Das würdest du ja auch tun. Ja. So. Aber wenn du es nicht durchhältst, dann gehe ich, dann lasse ich dich fallen. Aber überleg mal, Domian, ich lasse meinen Sohn fallen und ich höre von anderen Leuten, von meiner Verwandtschaft, dass er irgendwo sitzt und hungert. Okay, er kommt schon durch. Wenn er wüsste, dass ich hatte ja am Donnerstag schon angerufen und das habe ich ihm gesagt und er hat gesagt, Mama, so weit bist du schon gekommen, machst du dich so Sorgen um mich? Mama, das ist der Hammer hart, sagt er, Mama, es tut mir so leid für dich. Es tut ihm ja auch leid, dass ich leide. Ich gehe in ihm ja kaputt. Okay, aber dafür können wir uns nichts kaufen, dass es ihm leid tut. Das sind Worte, da müssen Taten folgen. Wenn es ihm wirklich leid tut, dann muss er seinen Arsch hochkriegen. So muss ich sagen, so klar muss ich sagen. Wenn ihm an seiner Mutter, an dir was gelegen ist, er sieht ja, wie du fertig bist mit den Nerven, dann muss er sich verändern. Und er hat alle Chancen der Welt und er geht jetzt nochmal in eine Therapie und tausende von Menschen haben es geschafft, davon wegzukommen, dann kann er es auch schaffen, wenn er das will. Und wenn er jetzt wieder das in den Sand setzt, dann musst du den bitteren Weg gehen des Fallenlassens. Ich weiß, das lässt sich so leicht sagen. Ich möchte, Else, ich finde, dass du dazu einen Therapeuten an deiner Seite brauchst, der dir hilft, dich da so, dir eine Haltung zu geben. Ich möchte, dass meine Psychologin, die Christina, dir jetzt mal erklärt, wo du dich hinwenden könntest, was du machen könntest. Auf jeden Fall hol dir eine Verstärkung an die Seite, denn du belastest ja durch deinen Kummer auch deine Ehe. Ich gehe da auch daran kaputt. Ich trinke auch abends mein Bier, obwohl ich das nicht mag. Ich hasse das Bier. Ja. Ich trinke mir gerne und tanze gerne. Aber so, das tust du. Jetzt, dein Unglück färbt sich jetzt schon ab auf deinen Mann und auf deine Tochter. Und das darf nicht sein. Es können nicht drei Menschen kaputt gehen, weil einer kaputt ist. Das geht nicht. Da hast du recht. Ja. Da hast du recht, meine Tochter. Alles klar, ja. Ja, liebe, also jetzt bitte ich dich aufzunehmen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir, Domian. Ich sehe immer deine Sendung, ehrlich jetzt. Ja. Auch wenn andere sagen, nee, das gucke ich nicht, aber ich gucke dich schon seit 14 Jahren. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ne? Ich wünsche dir wirklich von Herzen Glück und natürlich auch, ich wünsche auch deinem Sohn Kraft, dass er jetzt vielleicht doch den Dreh kriegt und es schafft. Ich hoffe, dass er mal vielleicht heute eingeschaltet hat. Ich weiß es nicht. Ja, wenn er heute eingeschaltet hat, dann möchte ich auch nochmal ein Wort an ihn richten. Du hörst deine Mutter. Es ist ein großes Glück, eine Mutter zu haben, eine gute Mutter zu haben. Du machst deine Mutter kaputt. Das wirst du zeitlebens im Kopf haben, wenn du dich jetzt nicht veränderst. Diese Schuld trägst du mit dir rum. Du hast jetzt die Chance, was zu verändern. Geh in die Therapie und tritt dich selber wirklich in den Hintern. Und dann zeige deiner Mutter, dass du auch ein anderes Leben führen kannst. Wollen wir hoffen, dass er zugehört hat oder zugeschaut hat, Else. Dankeschön. Alles Gute. Leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Und es geht weiter mit Andreas. Andreas ist 23. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Hallo, Andreas. Um was geht's? Ja, ich freue mich jetzt erstmal, dass ich durchgekommen bin. Ja. Weil ich habe schon so oft angerufen und bin noch nie durchgekommen. Na, guck mal. Jetzt heute am Montag klappt's. Ja, jetzt am Monatsplatz. So. Ja, so. Um was geht's denn? Ja, es geht darum, ich bin mit 8 Jahren selber von meinem Cousin missbraucht worden. Mhm. Und ja, wie will ich sagen, und mit der Pubertät oder Jahre später habe ich dann auch gemerkt, dass ich selber Neigungen zu Kindern habe. Mhm. Und ja. Und dann kommt man auf Feuer und dann, ja, okay, dafür schäme ich mich auch und das will ich auch nie, das mache ich auch nicht mehr. Und das war das letzte Mal vor 4 Jahren und ja, da habe ich mal solche Dateien verschickt. Und heuer kommt die Kripo auf einmal vorbei bei uns. Da habe ich noch mit meinem Lebensgefährten zusammengewohnt, kommt die Kripo am Sonntagmorgen, macht ein Haus zu suchen. Ja. Wegen Besitz und Verbreitung Kinderpornografie. Ich war natürlich auch schon mal geschockt für den Rest des Tages, für den Rest der Woche, für den Rest der paar Wochen. Mhm. Ne, das brauche ich kein zweites Mal. Haben die denn dann auch was gesehen? Nein, ich habe nichts. Ich habe überhaupt nichts mehr. Obwohl du früher mal Kinderpornografie konsumiert hast. Ja, ich habe das aber alles vernichtet und die Rechner zerstört und Festplatten zerstört. Ich wollte seitdem, dass ich weiß, dass das, weil früher ich bin mit dem Thema leichtsinnig umgegangen. Hast du der Polizei gesagt, dass du früher das mal dir angeschaut hast? Nein. Ehrlich gesagt, weil ich habe dann natürlich sofort einen Rechtsanwalt angerufen. Mhm. In der Situation habe ich dann sofort einen Rechtsanwalt angerufen und der hat gesagt, ich soll erstmal nichts sagen. Lass mich mal ein paar Fragen fragen. Du bist jetzt 23 Jahre alt. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gemerkt hast, ich stehe auf Kinder oder Jugendliche? Das weiß ich nicht mehr. Wie alt war ich denn da? Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Das ist okay. Es fing auf jeden Fall. Mit 13, 14 habe ich dann gemerkt, dass ich auf gleichaltrige Jungs stehe. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich bin schwul. Mhm, okay. Aber dann, wie ich halt älter geworden bin, lieb es dabei, dass du auf die Jüngeren stehst. Nein, ich stehe schon auch auf Ältere, aber auch eben auf Jüngere. Was heißt denn Jüngere? In welchem Alter bewegen wir uns da? Zwischen 8 und 14 oder was, ne? Mhm. Oder ab 8 bis 38 dann, ne? Weil mein Freund, der ist jetzt 39 geworden. Ach, du lebst mit einem festen, du hast eine schwule Beziehung mit einem 30-jährigen Mann. Weiß der um deine Neigung? Ja, der hatte das damals mitgekriegt, wir haben damals zusammen gewohnt. Mhm. Und der hat es damals mitgekriegt, der hat es aber auch vorher schon gewusst. Ich frage es nochmal ganz klar, hast du jemals in deinem Leben Sex mit einem Kind gehabt? Nee. Würde ich auch nie machen, weil sowas finde ich abartig. Das würde ich auch nie machen. Und wie stark ist denn dein Drang danach? Überhaupt nicht, weil ich Medikamente dagegen kriege. Da wurde sexuelle Verlangen total runterschraubt. Danach, wie ich 2010 bin ich auch in Therapie gegangen und die haben mir dann Medikamente verordnet. Das heißt, du hast in der Therapie beim Therapeuten dieses auch thematisiert, dass du ganz genau. Und der hat mir dann Medikamente dagegen gegeben. Und aber das heißt ja, dass du auch gar keine sexuelle Lust auf deinen Freund hast. Ja, nicht so richtig. Und das ist eben mein zweites Problem. Ich habe halt irgendwann Angst, dass das alles zu viel wird und dass ich dann alleine dastehe. Und jetzt das ist eigentlich fast der einzige, der mich richtig versteht. Meine Eltern haben es erzählt, die sagen, ich rede mir das alles ein, das ist alles nicht so. Such der Arbeit, such der Freundin. Hast du die Eltern akzeptieren nicht mal, dass du schwul bist? Nein. Ja, die akzeptieren schon, aber die verstehen es nicht. Hast du denn, das habe ich gerade gar nicht richtig kapiert, hast du den Eltern auch angedeutet, dass du auf Kinder stehst? Nicht so richtig. Weil das will ich über meine Eltern, das will ich nicht bei meinen Eltern so, weil das bringt nichts, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, die würden es sowieso nicht verstehen. Also ich hab gesagt, dass ich von meinem Cousin missbraucht worden bin, das habe ich gesagt. Und ich glaube, die wissen natürlich auch, dass die Hausdurchsuchung gewesen ist, weil die haben dann natürlich auch mitgekriegt, aber die war heuer im April, dass ich mich danach komisch verhalten habe, weil da waren wir an Ostern, waren wir bei denen und da habe ich mich, das war erst nach Ostern, wie die Hausdurchsuchung war, ja nach Ostern war das. Aber die Zeit danach habe ich mich irgendwie komisch verhalten. Wir halten nochmal fest, aus der Hausdurchsuchung ist da nichts geworden, die Polizei hat sich nicht mehr gemeldet bei dir. Nee, ich bin natürlich zum Rechtsanwalt gegangen, die haben 15 Dateien, es geht um 15 Dateien und aber wir besitzen nichts mehr oder sonst irgendwas, es bleibt bei den 15 Dateien und der Rechtsanwalt Rechtsanwalt hat wahrscheinlich gesagt, es wird wahrscheinlich gegen Geldauflage eingestellt. Weißt du denn die genauen Hintergründe? Bist du denn ins Visier dieser Verhandlung gekommen? Wie? Das weiß ich ehrlich gesagt. Ja doch, das hat er gesagt, die haben meine Adresse rausbekommen zwischen den, der hat Christoph Kleinemeier geheißen, an dem soll ich angeblich über ICQ das verschickt haben. Ich weiß aber damals, an wen ich es wirklich verschickt habe, weil ich kenne den seinen Namen nicht, ich weiß nichts von dem. Okay, also aufgrund einer Recherche im Netz? Nein, die haben bei dem auch eine Hausdurchsuchung gemacht. Okay, aber die sind über das Netz auf dich aufmerksam geworden. Ganz genau, die haben auch bei dem eine Hausdurchsuchung gemacht und die Dateien sichergestellt und dann haben sie gesehen, mit wem hat der getauscht oder sonst irgendwas und sind sie auf meine Adresse gekommen. Okay. Bist du dauerhaft in einer psychiatrischen Behandlung? Jetzt nicht mehr. Kurz vor dem Verfahren weil ich gesagt habe, okay, es passt jetzt wieder, aber ich werde jetzt wieder eine Therapiestelle anfangen. Weil mich das von damals, wie ich selber sexuell missbraucht worden bin, das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Da muss ich ständig fast jeden Tag, ich träume auch ständig was davon, das macht mich noch kirre. Ja, du warst bei einem Psychiater. Ich weiß nicht, ob du das Projekt Kein Täter kennst. Kein Täter werden. Ja, natürlich. Von der Charité aus Berlin. Natürlich kenne ich das. Das haben wir hier schon oft thematisiert, ja. Ja, ganz genau. Das gibt's hier in Regensburg eben auch. Und da war ich eben schon. Okay. Hat man sich denn mit dir auch, außer dass man dir Medikamente verschrieben hat, hat man sich mit dir auch beschäftigt? Also ja, natürlich. Hat man schon darüber geredet und die haben auch gesagt, was man da machen kann und die haben das schon beschäftigt damit, ne? Also du bist, Andreas, da an der allerbesten Adresse, denn das sind die besten Projekte in ganz Deutschland. Ja, das Problem haben wir bloß, ich kann da leider nicht mehr hingehen, weil gegen mich eine aktuelle Strafverfahren läuft, Ermittlungsverfahren. Wegen dieser Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung kann ich da nicht mehr hingehen. Ich habe dann nämlich dann danach nochmal angerufen, meinen Therapeuten, der Mutter für mich zuständig war, und ich kann da nicht mehr hingehen. Weil die nur Leute aufnehmen, die noch nicht straffällig geworden sind? Weil die Leute nur aufnehmen, gegen denen kein aktuelles Strafverfahren ist. Ich verstehe. Das Verfahren ist ja noch nicht eingestellt worden. Das, das ist noch alles in der Schwebe, das Verfahren. Und deswegen nehmen man, die, die... Hat man dir denn, ich meine, man kann ja die Leute dann auch nicht so alleine lassen, du bist ja jemand, die haben mir eine Adresse in Nürnberg gegeben und die wiederum, weil mir der Weg einfach zu weit ist, weil mir der Weg zu weit ist auf Nürnberg und die haben mir dann eine Adresse von einem Therapeuten aus meiner Umgebung gegeben. Aber da hast du noch kein Gespräch gehabt? Nein, habe ich noch kein Gespräch gehabt. Ich stehe auf der Warteliste und er hat gesagt, ich komme wahrscheinlich im Januar, Februar, habe ich dann Platz. Okay, wir halten nochmal fest, dass du jemand bist, der sehr selbstkritisch mit sich umgeht. Du hast einmal einen schweren Fehler begangen, eine Straftat begangen, indem du die Kinderpornografie konsumiert hast. Da gibt es nichts zu verzeihen, das ist schlimm, das ist sehr schlimm. Du hast aber noch kein Kind angefasst und du problematisierst letztendlich deine Sexualität sehr stark und möchtest auch davon wegkommen und leidest darunter. Ja. Das müssen wir alles so sagen. Insofern, und hast eben schon, warst schon in Therapien, hast schon Medikamente bekommen. Ja, und, die Medikamente nehme ich jetzt immer noch, weil ohne die Medikamente, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich nicht, kann ich mir nicht selber die Sicherheit geben, dass nichts passiert. Okay, dann nehme ich die Medikamente und fertig. Ja, dann kannst du doch für dich jetzt schon mal den Plan machen, dass du die Medikamente auf jeden Fall nimmst, bis du den Platz bei dem neuen Therapeuten hast, bis der erste Termin stattfindet. Dann bist du erstmal schon mal in guter Hand und ich hoffe mal, dass dieser Therapeut dich dann entsprechend auch weiter gut betreut oder irgendwohin lotst, wo dir noch besser geholfen wird. Ich wollte ihm auch noch fragen, das ist eben das Problem, ich habe so eine, weiß nicht, ich kann mit meinen Problemen, das ist ein Mann, der Therapeut, ne? Und ich kann mit meinen Problemen viel besser mit einer Frau drüber reden. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr da vielleicht noch Adresse in meiner Nähe habt, wo eine Therapeutin ist. Können wir gleich gucken, Andreas, das auf jeden Fall. Ich merke einen Leidensdruck bei dir. Und du ich sag mal so, das ist, wenn jetzt mein Freund auch noch Schluss machen würde, ich wüsste nicht, was ich machen würde, weil das ist der Einzige, der wo mich dann wirklich so akzeptiert, wie ich wirklich bin. Ich habe auch schon viele Beziehungen gehabt, die sind leider, ich habe denen dann, wie ich die näher kennengelernt, wie ich die näher gekannt habe, habe ich ihm denen alles davon erzählt, weil ich habe einfach gedacht, das gehört zu einer Beziehung dazu, dass man auch über sowas spricht. Und die Reaktion war negativ? Die war negativ und dann ist es immer mehr... hat sich die immer mehr auseinandergeliebt. Aber ich finde, von meinem Freund und mir, wir haben uns eher seit der Hausdurchsuchung, sind wir irgendwie stärker geworden. Also sind wir näher zusammengewachsen, finde ich. Ne? So, Andreas, jetzt werden wir uns mal schlau machen, ob wir dir weiterhelfen können. Okay. Ich danke dir für das Vertrauen. Ich finde es auch gut, dass du angerufen hast. Das war schon im April und ich schaue seit über 2 Jahren oder so deine Sendung und ich habe wirklich jetzt lange überlegt, ob ich anrufen soll, weil es hat damals, ich weiß nicht, wann das war, aber das hat damals schon mal einer angegriffen, hat auch. Ja, einige Male schon. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, da habe ich gerade an dem Tag habe ich auch die Sendung geschaut und habe ich gedacht, machst das auch mal. Jetzt kann ich das vielleicht auch mal tun. So, Andreas, danke für das Vertrauen. Wir versuchen, das zu machen, was in unserer Macht steht. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Und alles Weitere passiert dann im Gespräch im Hintergrund mit meiner Psychologin. Okay? Okay. Ich muss einfach bloß auflegen. Und dann du musst auflegen und warten, bis sie dich anruft. Genau. Okay, danke schön. Ne? Andreas, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ich möchte euch nochmal sagen, wir haben ja immer wieder, wenn wir mit Menschen sprechen hier, die pädophile Neigungen haben, gibt es auch immer wieder die Kritik, wie könnt ihr mit diesen Leuten sprechen? Mich wundert diese Kritik immer etwas, weil ich finde, wir haben sogar die Pflicht, mit den Betroffenen zu sprechen. Wenn die Betroffenen sich schon freiwillig hier melden, wenn die Betroffenen schon so selbstkritisch sind und sich selbst problematisieren und sagen, wir wollen etwas verändern, bitte helft uns, es ist ja ein Hilferuf, dann müssen wir das machen. Und es ist ja auch eine ungeheure Chance, dann eben mit so jemandem überhaupt in Kontakt zu treten und mit ihm zu kommunizieren und ihn gegebenenfalls in eine gute therapeutische Richtung zu führen. Also ich bitte euch um Verständnis, oder ich habe es ja jetzt auch erklärt, dass man das auf jeden Fall tun muss und daran nichts Verwerfliches zu sehen ist, finde ich zumindest. So, hier ist Carsten. Carsten ist 42. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Domian. Hallo, Carsten. Um was geht's bei dir? Muss ich erstmal ein bisschen ausschweifen. Nee, ausschweifen ist immer schlecht. Sag mal so ein Stichwort erstmal. Ja, ich habe vor 4,5 Jahren einen schweren LKW-Unfall, also bin LKW-Fahrer, einen schweren unverschuldeten LKW-Unfall gehabt. Unverschuldet? Ja. Wie schwer verletzt warst du? Ich war 11 Monate in der Klinik. Also körperlich habe ich nicht ganz so viel abbekommen, aber seelisch halt. Und es war ein Selbstmord, muss man dazu sagen. Man geht von aus, dass es ein Selbstmord war, weil der Tacho stand bei 175 noch, stand die Nadel nach dem Unfall. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, worum ich anrufe. Es geht eigentlich mehr so, wie gesagt, ich war 4,5 Jahre dann krank. Und bin jetzt seit gut 2,5 Monaten wieder am LKW fahren. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich durch den Unfall so sensibilisiert worden bin, aber es fällt mir halt extrem auf, dieser Kampf zwischen LKW und PKW-Fahrer. Das ist ein Thema, da müsste man eigentlich viel mehr drüber sprechen. Nun kann es ja sein, dass in der Tat in den letzten 4,5 Jahren, du bist 4,5 Jahre nicht gefahren. Dass das merke ich als Autofahrer auch. Ich habe auch so das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr schlimmer wird und aggressiver wird, brutaler wird. Ja. Also es kann natürlich auch sein, dass es eine Kombination bei dir ist, dass du sensibilisiert bist und eben da ist auch eine große Zeitspanne dazwischen. Wie empfindest du das denn? Beschreib's mal genauer. Ich finde das eigentlich schlimm, wie Menschen eigentlich leichtfertig mit ihrem Leben umgehen. Viele können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass so ein 40-Tonner, wenn ich da die Bremse voll durchtrete, dass der nicht sofort steht. Also ich brauche mit 40 Tonnen ausgeladen, 40 Tonnen brauche ich mein Weg, um stehen bleiben zu können. Ja, klar. Na klar. Und wenn ich dann einen PKW-Fahrer vor mir habe, so das passiert täglich eigentlich, ob das jetzt Autobahn oder Bundesstraße ist. Bundesstraße ist noch schlimmer. Ich darf ja nun mal vom Gesetzgeber her nur 60 fahren. Fährt ja keiner, fahren ja eh alle so 68, 70 und damit man halt eben nicht unbedingt als Verkehrshindernis für PKW-Fahrer ist. Und es gibt so viele PKW-Fahrer, denen einfach das zu langsam ist, die da hinter einem fahren mit Lichthube und. Einen überholen, einscheren und dann eine Vollbremsung machen. Also die spielen ehrlich, so und was. Ehrlich, ja. Das gibt es. Ich finde es schon extrem bescheuert, hinter einem Lastwagen mit Lichthupe zu fahren, wie ich das überhaupt bescheuert finde, jemanden mit einer Lichthupe zu bedrängen. Aber einen Lastwagen zu bedrängen ist unterirdisch dämlich. Und dann fahren die noch vor dich hin und wollen dir einen auswischen, indem sie dann auf die Bremse treten. Richtig. Das ist ja unfassbar. Ja, und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das durch den Unfall ist, den ich gehabt habe vor 4,5 Jahren, dass ich da jetzt ein bisschen sehr sensibel drauf reagiere, aber ich glaube, die machen sich auch gar keine Vorstellung, was passiert, wenn ein 40-Tonner, muss ja nicht nur ein 40, 7,5-Tonner reicht ja auch schon, wenn der auf so einem fast stehenden PKW auffährt, weil jeder vernünftig denkende Mensch, wenn auf der Landstraße ein Lastwagen fährt, wie du sagst, um die 60 oder so, muss ja verstehen, dass dieses Auto nicht schneller fahren kann. Und es ist auch gut so, dass es nicht schneller fährt. Ja, ich schneller fahren kann ich schon. Naja, gut, aber nicht auf der Landstraße. Es ist gut, dass ihr nicht auf der Landstraße dann schneller fahrt, so meine ich das, ja. Richtig, ich darf es halt nicht. Und ich meine, viele oder fast alle LKWs fahren ja schon 70. Wird ja eigentlich auch von der Polizei toleriert, nur wenn dann halt was passiert, dann bin ich halt eben als LKW-Fahrer schuld, weil es dann heißt, ja, du bist keine 60 gefahren. Hast du denn den Eindruck, dass solche Szenen, wie du sie gerade beschrieben hast, dass die jetzt wirklich öfter vorkommen als vor 5 Jahren? Also mir kommt erst so vor, ja. Gibt es noch andere Szenen, die du beschreiben könntest, die dich wirklich schockieren? Ja, auch auf der Autobahn. Kurz vor der Autobahnabfahrt, dann wird man halt noch vom PKWs überholt. Und weil die ja dann die entsprechende Geschwindigkeit haben und abbremsen müssen, damit sie halt die Ausfahrt kriegen, das ist, manchmal passt da wirklich keine Zeitung mehr dazwischen. Mhm. Also ich habe mir jetzt seit 2 Wochen habe ich mir diese Dashcam vorne an die Scheibe gemacht. Also was da für Aufnahmen drauf sind, das ist spottet wirklich jeder Beschreibung. Mhm. Leider sind die nicht justiziabel, ne? Diese Aufnahmen, glaube ich. Ja. Ich find's einfach nur schlimm, dass Menschen so mit ihrem Leben spielen. Also es ist, und das Schlimmste für mich oder das Schlimmste, was ich finde, ist auch bei meinem Unfall. Ich meine, ich war nun nicht schuld. Hinter mir fuhr auch die Polizei, die sagten auch, nein, der hat alles richtig gemacht und den LKW-Fahrer trifft absolut keine Schuld. Aber in der Zeitung stand halt eben wieder schwerer, tödlicher Verkehrsunfall durch LKW. So, mhm. Aber dass diese Hintergründe mal beleuchtet werden. Warum? Mhm. Eigentlich, passiert das. Was ist denn da genau passiert? Das klingt so, als wäre dir jemand frontal reingefahren? Ja, man geht von aus, dass es ein Selbstmord gewesen ist. Also ein Frontal-Zusammenstoß. Richtig, auf der Bundesstraße. Und, also ein PKW ist hier frontal vorne reingefahren mit 175 oder so. Und, nein, der Tacho stand, nach dem Unfall stand die Tachonadel noch auf 175, also muss wesentlich schneller unterwegs gewesen sein. Und das war dann eine Landstraße? Das war eine ganz normale Bundesstraße, ja, und die Polizei, die hinter mir gefahren ist, die sagte, also das waren höchstens 20 Meter vor mir, als die rübergezogen ist. Ach so, die Polizei fuhr zufälligerweise sogar hinter dir. Ja, das war ja mein Glück. Dass die das gesehen haben. Ja, das hat mir vieles erspart, so, ne? Es war ein Fahrer, eine Fahrerin? Eine Fahrerin. Sonst niemand im Auto? Nein. Was für eine schäbige Art, sich zu töten. Ja. Bei allem Respekt für die Not eines Menschen, der sich umbringen will, aber so etwas zu machen, das heißt, dich mit reinzureißen, dir den Schock deines Lebens zu verpassen, du bist 4,5 Jahre ausgefallen, ist unfassbar schlimm, finde ich. Ja. Das ist ein Thema, das müsste eigentlich viel, viel öfter so mal so... Diese Person war sofort tot, ne? Ja, sicher. Da ist nichts übergeblieben. Nachdem du 4,5 Jahre ausgesetzt hast, gab es Momente, wo du gedacht hast, ich kann nie wieder LKW fahren? Ja. Wie kam es zu der Entscheidung, dass du dann gesagt hast, ja, ich mach's doch wieder? Ja, es ist ganz witzig. Also ich war ja 11 Monate dann in der Klinik, war auch in der psychiatrischen Klinik, weil ich aufgrund des Unfalls auch selbstmordgefährdet war, weil ich damit nicht klargekommen bin, dass ich halt jemanden totgefahren habe. Oder durch mich jemand gestorben ist, sagen wir es mal so. Und habe in der Klinik meine jetzige Frau kennengelernt. Und die hat mir eigentlich den Rücken gestärkt, weil ich sag mal, ich habe über 20 Jahre bin ich jetzt LKW-Fahrer, eigentlich mit Leib und Seele. Hab damals meine Lehre als Maurer beendet und hab gedacht, so, jetzt möchtest du aber LKW fahren und sitzt seitdem im Prinzip auf dem Bock. Also, das ist halt mein Leben. Und ich selber hatte nach dem Unfall und auch 2-3 Jahre nach dem Unfall gesagt, also ich setze mich nie wieder auf den LKW. Hatte ja selbst Probleme mit dem PKW zu fahren. Das ging gar nicht. Und erzähl weiter. Und meine jetzige Frau, die hat das halt gemerkt, so, dass mir das doch schon irgendwo fehlt, wenn wir jetzt mit dem Auto unterwegs waren, ich da so einen LKW gesehen habe oder so. Ja, und sie hat mir dann echt den Rücken gestärkt und hat gesagt, komm, probier's, entweder das klappt oder es klappt nicht. Hattest du denn jetzt, bevor du vor 2,5 Monaten wieder angefangen hast, hast du zwischenzeitlich dann noch was anderes gearbeitet? Nee, ich war krankgeschrieben. Du warst krankgeschrieben wirklich bis zu der Zeit. Ja. Kann man sich vor Augen führen, was das für eine Erschütterung in deinem Leben bedeutet hast, wenn du 4,5 Jahre sozusagen krankgeschrieben warst. Ja. Das ist ja. Also, es hat mich es hat mir Boden unter den Füßen weggerissen, so möchte ich mal sagen, ne? Direkt nach dem Crash, welche Verletzungen hattest du? Ja gut, ich hatte, mein Muskel war kaputt vom rechten Bein. Ja gut, Schnittwunden, Prellung. Hab mir am Lenkrad die Zähne ausgeschlagen. Hab den den Gurt, der ist ja am LKW nicht wie beim PKW am Holm, der ist ja am LKW am Sitz festgemacht. Mhm. Hab den rausgerissen, hat mir dadurch die Schulter auch ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen körperlich habe ich wirklich Glück gehabt. Ja, es war eine schwere seelische Erschütterung. Ja, und das Problem war, bei diesem ganzen Trümmerfeld, was dann da auf der Bundesstraße lag, war ich der Meinung, ich hätte einen Kindersitz mit Blut gesehen. Mhm. Und ja, das hat mir, weil ich selber eine Tochter habe, das hat mir dann natürlich noch den Rest gegeben. Oh. Und die Ärzte hatten gedacht, dass die Polizei mir das gesagt hat, dass ich an dem Unfall nicht schuld habe, dass ich nichts falsch gemacht habe. Und die Polizei war halt der Meinung, dass mir die Ärzte das erzählt haben. Ach so. So, und dann war ich halt 2 Wochen in der Klinik und bin damit halt nicht klargekommen, weil ich der Meinung war, ich hätte den Fehler gemacht. Ah, ja, verstehe. Hast du die Tote und, auch gesehen? Ja. Und dadurch bin ich halt nicht klargekommen und bin dann halt eben in diese Suizidgefahr abgeglitten. Und habe das dann wohl auch geäußert irgendwie, dass ich halt nicht mehr leben möchte, weil ich damit nicht klarkomme. Und bin aufgrund dessen dann halt eben in die psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Also Carsten, wir können ja mal diesen Anruf von dir so verstehen, als, obwohl es wahrscheinlich nicht viel nutzt, aber wir können es trotzdem so verstehen, als Appell an die Leute, einfach mehr rücksichtsvoller zu fahren. Richtig. Also, es ist ja nicht so, dass die Lkw-Fahrer, ich glaube, ich kann da für alle Kollegen sprechen, auf der Bundesstraße mit 70 fahren, um die PKWs zu ärgern. Wir dürfen es einfach nicht. Ja. Es kostet unseren Job, es kostet uns unnötig Geld. Ja. Wenn wir schneller fahren und geholfen ist, damit dann im Endeffekt auch niemand. Genau. So Carsten, dann hoffe ich jetzt, dass du weiter gut in deinen Beruf wieder reinkommst, dass dir diese Situationen nicht so sehr zu schaffen machen und vor allen Dingen, dass nicht so viele Situationen entstehen, die dich stressen und dass natürlich nie wieder etwas Schlimmes passiert, während du arbeitest und im LKW sitzt. Allzeit gute Fahrt wünsche ich dir. Jo, dankeschön. Alles Gute. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich zurück wegen deiner Anschrift. Jawohl. Tschüss. Mach weiter so, du machst eine super Sendung. Dankeschön, Carsten. Tschüss, ciao. Jo, tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.48 Uhr und unser Thema. Am Mittwoch, da hätte Carsten eigentlich auch anrufen können, das Thema heißt Töten. Ich möchte gerne am Mittwoch, in der Mittwochnacht mit Leuten, eben zum Beispiel auch mit Leuten wie Carsten sprechen, die einen Menschen aus Versehen, also ohne eigene Schuld, aus Versehen oder durch einen Unfall getötet haben. Da möchte ich mit Menschen sprechen, die einen Menschen bewusst getötet haben und vielleicht ihre Strafe abgesessen haben und sich dazu äußern möchten. Dann mit Leuten, die einen Menschen durch Mord oder Totschlag verloren haben. Gerne auch mit Betroffenen, die beispielsweise in die Schweiz reisen wollen, um dort aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen und somit sich selbst dort zu töten. Und gerne auch noch mit Leuten, die vom Töten von Tieren leben. Also das Thema heißt Töten in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung anrufen oder während der Sendung. So, weiter mit der freien Themennacht heute. Hier ist Elke. Elke ist 49. Hallo Elke. Hallo. Hallo. Elke, um was geht's bei dir? Ich habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meinen Mann verloren. Letzte Woche? Ja. Das tut mir sehr leid, Elke, zunächst mal. Das tut mir sehr leid. Mein Mann hatte seit 9 Jahren ungefähr Krebs. Also eine schwere Leidenszeit liegt hinter euch. Und man hat mir damals gesagt, er war erst im Krankenhaus drin und nach 6 Wochen hat man mir am Telefon gesagt, mein Mann hätte Krebs und der wäre wahrscheinlich in einem Jahr tot. Und in einem halben Jahr? Ja. Und dann hat er aber noch 9 Jahre gelebt. Ja, wir haben Glück gehabt in vieler Hinsicht. Was für einen Krebs hatte er? Das war eine ganz seltene Art von Krebs. Der lag auf Gallenausgänge. Die Gallenausgänge sind zu und deswegen hätte er sich selber vergiften können. Hm. Und die Hauptschlagader war zu. Hm. Wie alt ist dein Mann geworden? Der ist fast genau, also der ist vor gut 2 Wochen ist er 58 geworden. Ja. Und der Arzt hat damals gesagt, der wird wahrscheinlich in einem Jahr tot sein. Mhm. Und wir haben insofern Glück gehabt, wir haben dann Bekannte gehabt, die haben uns dann zum Onkologen geschickt, da hat der Arzt uns gar nicht hingeschickt. Und dann ist er durch den Onkologen weitergegangen, dann ist er 2 Jahre lang von dem einen Krankenhaus betreut worden und ist dann im anderen Krankenhaus gekommen. Mhm. Quasi mit der Auflage, dass er quasi so eine Art Versuchskaninchen da war, aber im positiven Sinne. Mhm. Die haben dann, das heißt, man hat immer wieder sein Leben durchaus verlängern können. Ja. Ja. Hat er denn auch noch eine Lebensqualität in diesen Jahren gehabt oder was? Eigentlich schon. Es ging nur die letzten 2-3 Wochen ging es ihm sehr schlecht. War er zu Hause, als er gestorben ist? Nein, der ist im Krankenhaus gestorben. Er war zu Hause und ich musste zur Arbeit gehen und ich habe gemerkt, dass es ihm schlechter ging. Und dann habe ich meinen Sohn angerufen und der ist dann vorbeigekommen und hat sich um ihn gekümmert. Mhm. Und dann bin ich auf der Arbeit angerufen worden und dann hieß es, ich sollte nach Hause kommen, er müsste ins Krankenhaus. Mhm. Und ich habe das alles nicht so schlimm gesehen. Er hat immer noch ein bisschen Spitzkes gemacht so, und hat seine Spielchen gemacht. Mhm. Und er konnte aber kaum mehr laufen. Und aber er war bei klarem Verstand und vollem Bewusstsein bis zum Schluss. Ja. Mhm. War ihm denn klar, dass es jetzt zu Ende geht? Glaube ich nicht. Nein. Er hat nichts dergleichen zu dir dann gesagt am Bett. Es war so, dass er war im Krankenhaus und wir waren immer in einer bestimmten Abteilung gewesen. Und auf einmal sollten wir in einer anderen Abteilung, das kam mir schon suspekt vor. Und er hat keinen Sauerstoff mehr angenommen, vom Körper her nicht. Mhm. Der Körper hat das immer abgestoßen. Und woran jetzt genau gestorben ist, weiß ich gar nicht. Und dann ist er erst auf Normalstation gekommen, dann hat er mich noch weggeschickt, hat gesagt, ich sollte jetzt was essen gehen, weil ich heute den Tag noch nichts gegessen hatte. Mhm. Und als ich dann wiedergekommen bin, waren sie ihn gerade am Rausschreiben. Er kam dann auf die Intensivstation. Mhm. Und irgendwann kam ein Arzt raus und hat mich dann sofort in den Arm genommen und hat gesagt, diesmal sieht das nicht gut aus. Mhm. Dann haben sie noch alles Mögliche mit ihm gemacht. Was genau, weiß ich noch nicht. Ich wollte mich noch mehr mit dem Arzt unterhalten darüber, was da jetzt genau gewesen ist. Und die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, auf Donnerstag vom Freitag ist er, dann bin ich morgens angerufen worden und dass er verstorben ist. Das heißt, du warst dann nicht dabei, als er den letzten Atemzug getan hat? Nein. Mhm. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh darüber, glaube ich. Warum? Weil ich nicht weiß, ob ich das verkraftet hätte in dem Moment. Mhm. Bist du denn dann, nachdem du die Nachricht bekommen hast, bist du gleich ins Krankenhaus gefahren? Ja, ich habe meinen Bruder angerufen, der hat mich dann dahin gefahren, meine Geschwister. Und da hast du ihn gesehen? Ja. Hm. Wie war das für dich? Ich hatte das Gefühl, dass er friedlich eingeschlafen ist. Also hat er einen entspannten Gesichtsausdruck gehabt? Ja. Hm. Was ja tröstlich ist. Ja, natürlich ist das tröstlich. Hm. Wir waren 25 Jahre verheiratet. Es sind ja erst ein paar Tage vergangen. Wie würdest du deinen Gemüts- und Seelenzustand beschreiben im Moment? Im Moment sehr schwer. Also manches Mal fallen mir Geschichten ein, was ich mit ihm erlebt habe. Dann kann ich richtig herzlich lachen und nächste Sekunde könnte ich nur noch losbrüllen und heulen. Und Nun wart ihr ja durch diese schwere Erkrankung sehr lange vorbereitet auf den Tod. Ich glaube, auf den Tod kann man sich nie vorbereiten. Hatte man euch denn die Hoffnung gemacht, dass er nochmal ganz gesund wird? Nein, das nicht. Die haben von vornherein gesagt, erst hieß es, er ist in halbem Jahr tot. Und als er in den neuen Krankenhaus gekommen ist, es ging so lange gut. Und wir haben dann so viel Spaß mit den Ärzten als gehabt. Es war richtig, das war schon fast familiär, wie wir miteinander umgegangen sind. Mhm. Und dann hat mich schon mal ein Arzt an die Seite genommen und hat gesagt, also ich wäre in der letzten Zeit zu euphorisch. Warum mein Mann noch lebt, wissen sie auch nicht. Mhm. Also er hat das immer wieder, hat das hingebogen, hat gemacht, hat getan. Und hat mir quasi noch einen Tritt in den Hintern genommen und hat gesagt, komm und lass dich nicht hängen und ich brauche dich jetzt. Und wir haben das die ganze Zeit durchgezogen. Wie hat er das denn für sich verarbeitet oder aufgenommen, dass er eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist? Er ist damals sehr makaber umgegangen. Mhm. Ja. Zum Beispiel hat mal seine Schwester zu ihm gesagt, wenn er mal sterben sollte, wie wird er beerdig werden wollen? Mhm. Da hat er gesagt, wir haben einen großen Garten mit einem Arsch nach oben. Wenn er aber Arsch abgefressen ist, kannst du mich als Fahrradständer gebrauchen. Ja, ein ziemlich derber Humor, würde ich sagen. Wobei das ja nicht das Schlechteste ist, wenn man damit so, wenn man so und damit. Das hat ihn, glaube ich, am Leben gehalten. Ja, ja, ich glaube, ja, das kann einem schon helfen, wenn man so mit so einem Humor daran geht. Ja, ich habe mal zum Arzt gesagt, was der Arzt mir im Krankenhaus gesagt hat. Der habe ich zum anderen Arzt gesagt, hat mein Mann gesagt, na, so schnell willst du mich nicht los. Mhm. Na, also er ist das immer ziemlich, ne, und ist das sehr locker angegangen, ne? Wir haben auch nie, wenn ich mal versucht habe, mit ihm über den Tod zu sprechen, hat er abgeblockt. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt sagen können, wie er beerdigt werden will, was gemacht werden soll. So. Also das muss ich jetzt alleine entscheiden. Ach so, selbst diese Sachen wurden nicht besprochen? Nein. Mhm. Wie wirst du das jetzt entscheiden? Wie soll es sein? Also er wird eingeäschert. Mhm. Es wird eine Trauerfeier geben. Es wird... Er hat mal, das ist das Einzige, wo er sich mal geäußert hat, er hat mal gesagt, dass er möchte, dass ein Pastor auf sein Grab spricht. Ja. Das werde ich natürlich machen. Mhm. Und er hat auch mal gesagt, er möchte von Queen Made in Heaven spielen. Mhm. Und das werde ich ihm auch ermöglichen. Mhm. Natürlich, natürlich. Du hast gerade von einem Sohn gesprochen. Ist das euer gemeinsamer Sohn? Ja. Ja. Wie geht der Sohn, der Junge damit um? Super. Super. Er hilft mir, er unterstützt mich. Mhm. Er zeigt mir auch seine Gefühle. Er zeigt mir auch mal, wenn er weinen muss. Mhm. Aber wir wohnen nicht mehr zusammen. Er wohnt jetzt mittlerweile alleine. Er ist volljährig. Mhm. Aber jeden Tag kommt er vorbei und hilft mir und macht und tut. Und meine Familie lässt mich sowieso nicht alleine. Ich habe immer eigentlich die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. Das ist wichtig und das ist sehr gut so. Finde ich. Mhm. Aber die letzten Jahre waren ganz schön hart. Mhm. Ich glaube auch, du bist jetzt auch in einer Phase, wo du das noch gar nicht richtig realisiert hast, dass er verstorben ist. Für mich ist das irgendwie noch so, ich fahre morgen zum Krankenhaus hin und besuche ihn. So ungefähr ist das noch für mich. Wie ist denn das für dich jetzt in der Wohnung, da wo er, oder in seinem Bett, wenn du da vorstehst, wie empfindest du das? Wie empfinde ich das? Es ist leer. Mhm. Und mein Mann, der war aber in letzter Zeit so oft im Krankenhaus, dass ich mir dann immer versuche anzurennen, ach komm, der ist im Krankenhaus, der kommt morgen wieder oder so. Mhm. Ja. Das Schlimme ist, ne, was die mit ihm im Krankenhaus gemacht haben, er musste mehrere Wochen immer im Dunkeln leben. Ne? Warum? Weil er so eine besondere Chemo gekriegt hat und da durfte er kein Licht haben. Ach du lieber Gott, er musste ja in einem verdunkelten Zimmer leben? Ja, die ganze Wohnung war abgedunkelt. Wie lange? Am Anfang 12 Wochen und hinterher nur noch 8 Wochen. Ach du lieber Gott. Aber ich habe das durchgezogen. Ich habe gesagt... Ihr habt es gemeinsam durchgezogen? Ja. Sehr gut. Mhm. Ich habe gesagt, ich ziehe alles durch. Die Ärzte haben mir das immer erklärt. Ich hatte Probleme, das manchmal zu verstehen, was die von mir wollten. Mhm. Haben sie das verstanden? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, dann erklären Sie mir mal, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also, so wollten die rauskriegen, ob du es wirklich verstanden hast. Ja. Liebe Elke, die Sendung ist jetzt vorbei. Du hörst die Musik sicherlich auch im Hintergrund. Das heißt, wir beide müssen jetzt aufhören zu sprechen. Aber wir rufen dich jetzt gleich noch einmal an. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann melden wir uns gleich bei dir nochmal. Okay? Ja, okay. Alles Gute und viel Kraft und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Martin Dannhauser. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.